Aufsehen hatte ja in der letzten Woche die you

allume tous mes copains comme des chandelles à la Toussaint. Déborah, Déborah, prends garde à mes coups de colère, ils sonnent comme éclate un tonnerre. Déborah, Déborah, si j'en trouve un dans mon peignoir, les cheveux collés, les yeux hagards. Déborah, ça ira mal pour toi. La première fois ça m'a fait rire, le pauvre gars ne savait plus quoi dire. Déborah, il était plus gêné que moi. Hey! Si tu as le feu quelque part, si tu ne peux pas rester un soir sans un homme avec toi, fais-toi engager cantinière au corps des légions étrangères. Et Déborah, oublie-moi, je ne peux pas te traiter de putain parce que je suis loin d'être un saint. Mais dis-moi, Déborah, si tu allumes tous mes copains comme le feu dans un bois de sapin. Déborah, comment appelles-tu ça? Hey! J'en ai marre de savoir le soir qu'un type est planqué dans l'armoire. Déborah, Déborah, et pour te dire la vérité, j'ai peur qu'il en meure étouffé. Déborah, Déborah, jure-moi que cette fois c'est bien fini, qu'on sera tous les deux dans mon lit. Oh, Déborah, jure-le-moi, et un bon conseil entre nous, souviens-toi de Pierre et du Loup. Déborah, Déborah, il le dévora. Hey! C'est mon dernier avertissement, après tu dégages comme le vent. Déborah, Déborah, même si je ne suis jamais jaloux, souviens-toi de Pierre et du Loup. Déborah, Déborah, Déborah, Déborah, il le dévora. Heute vor einem Jahr gab es in Koblenz eine Premiere, Journal Koblenz. We'll be right back. Vor wenigen Tagen lernte ich einen jungen Mann kennen, der mit einer mobilen Disco so nebenberuflich ziemlich viel unterwegs ist. Und der zeigte auf diese Platte und sagte mir, das wird demnächst hier in Deutschland die Nummer 1, nämlich Telegraph von Orchestral Maneuvers in the Dark. Ich hatte ebenso gefühlt, als ich das jüngste Album der Engländer gehört hatte, meinte auch, das sei doch die Single. Aber sie hatten zuvor erstmal Genetic Engineering ausgekoppelt. Aber jetzt haben sie das doch als zweite Single nachgeschickt. Mal sehen, mal verfolgen, welchen Gang sie hier in Deutschland machen wird. Als nächstes ein Stück, das ich das letzte Mal schon ankündigte, da spielte ich die A-Seite von Jennifer Kahn. Die hieß Liebe ist. Heute das Stück Jeder für sich. Man kommt von der Arbeit heim. Jeder kriecht in sein Schubfach. Ein 10-Stunden-Tag ist vorbei. Und dann wird es Nacht. Und mit dir ganz oft strömt die Einsamkeit herein. In leiser Wehmut liege ich allein. Jeder für sich und niemand für nichts, jeder auf seinem Fleck. Hygienisch und nah, aber vernünftig allein. Ich fühle mich stolz und doch bin ich einsam. Wenn jemand jetzt käme und lüde mich ein, komm doch mal rüber zu mir. Ich würde es nicht glauben, denn ich traue mich kaum vor die Tür. 12:45, ein Rauschen im Bad. Badet noch jemand so spät? Die Wände bei mir sind so dünn, dass ich alles verstehe. Jeder für sich und niemand für nichts. Jeder auf seinem Fleck. Schon aber vernünftig allein. Ich fühle mich stolz und doch bin ich einsam. Beide Lieder gefallen mir gleichermaßen. Liebe ist und jeder für sich, das, was wir hier gerade gehört haben von Jennifer Kahn. Und ich wünsche ihr den Erfolg, den die Dame, die im Folgenden zu hören ist, bereits hat. Ich geh mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf. Wir können die Welt von oben sehen. Leuchtturm von Nena. Paul Weller, der ehemalige Jam-Chef aus England, nennt sein neues Unterfangen The Style Council. Hier mit Speak Like a Child. Streets that mean nothing to you. You believe you're above it.